IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen Geduld und Furchtlosigkeit, Mutter Durga. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Ma Durga, Mutter Durga, ist eine der höchsten weiblichen Gottheiten Indiens. Zu Ehren von Durga feiert man in Indien und einigen Nachbarländern wie Bangladesch und Nepal ein mehrtägiges Fest, die Durga Puja. Wie wir noch kennenlernen werden, gestaltet man dazu die hinduistischen Zeremonien in einigen Bundesstaaten sehr unterschiedlich. Das Durga-Fest wird bis zu 10 Tage lang ausgelassen gefeiert. Besonders in Westbengalen und Indiens Kulturhauptstadt Kolkata hat das Durga-Fest große Bedeutung. Der gläubige Inder nimmt dafür Urlaub, kleidet sich neu ein, nutzt diese Gelegenheit zu verreisen und Verwandte zu besuchen und seine Liebsten mit Geschenken zu überhäufen. Das Durga-Fest ist heute ein Ereignis für jedermann, bisweilen sehr kommerzialisiert und kann vielerorts neben den religiösen Zeremonien mit dem Karneval in Rio de Janeiro verglichen werden. Dennoch bleibt die Durga Puja das bedeutendste religiöse Fest im Hinduismus. Der jährliche Termin datiert sich nach dem hinduistischen Sonnen- und Mondkalender Chaitra. Das Durga-Fest kann in unserem gregorianischen Kalender daher nicht genau datiert werden. Der indische Jahresanfang fällt in der Regel auf den April. Nach unserer Jahresrechnung wird das Durga-Fest Ende September, Anfang Oktober zelebriert. Es wird im 7. Monat Ashwin in den ersten 9 Tagen gefeiert. Dabei spielt die Mondbewegung Tithi eine entscheidende Rolle. Der Monat des Mondes besteht aus 2 Hälften, der ersten Vollmondphase und zweiten Neumondphase. Der erste Tag, Mahalaya, fällt auf den Neumondtag und feiert die Rückkehr der verheirateten Tochter Durga zu ihrem Vater Himalaya. In unserer Musiksendung, die der indisch-klassischen Musik gewidmet sein soll, möchten wir nicht zu sehr in das hinduistische Reich der Mythen und Legenden abschweifen, das uns im Westen ein wenig an die griechische Götter- und Sagenwelt erinnert. Um den Geist der Durga Puja zu erfassen, darum nun in Kurzform die Heldentat der Göttin Durga. Es gab eine Zeit, als der Dämonenkönig Mahisasura sich mit zunehmender Gewalttätigkeit gegen die Götter stellte, die sich nicht mehr gegen die Angriffe der machthungrigen Asuras, Dämonen in nichtmenschlicher Gestalt, zu erwehren wussten. Die Götter baten darum dringend Vishnu, die höchste Gottheit, den Dämonenkönig und seine Gehilfen zu vernichten. Die Dreifaltigkeit Brahma, Gott des Erschaffens, und Maheswara, uns eher bekannt als Shiva, der Zerstörer, und Vishnu selbst kamen also zusammen, um den Kampf gegen Mahisasura aufzunehmen. Dafür erschufen sie eine weibliche, mächtige Gestalt, ausgestattet mit 10 Armen, die Göttin Durga oder Mahamaya. Die Mutter des Universums war geboren. Als sich Durga zum Kampf mit Mahisasura stellte, unterschätzte dieser ihre Kampfeskraft. Erst ein Brüllen von Durga, das ein Erdbeben auslöste, ließ Mahisasura Durgas Macht gewahr werden. Eine Vielzahl von Angriffen, für die der Dämonenkönig seine Gestalt in einen Büffel, einen Elefanten und Löwen und auch in die eines Menschen wechselte, konnte Durga mit dem Schwert erfolgreich abwehren. Als sich Mahisasura zu einem neuen Angriff schickte und sich wieder in die Büffelgestalt verwandeln wollte, wurde er von einem Licht, das Durgas göttlicher Körper ausstrahlte, geblendet. Mit einem Lachen schlug Durga den Kopf des Büffels ab. Durga ging als Schlechter von Mahisasura, der den Himmel und die Erde terrorisiert hatte, in die Geschichte ein. Als Dank für ihren Erfolg vermachte Durga selbst ihrer Armee das Wissen, wie man Juwelen herstellt. Noch heute ist die kriegerische Kaste der Sonada-Gemeinschaft im Juwelengeschäft tätig. So ist Indien weltweit die führende Nation in der Diamantenschleiferei. Stimmen wir uns nun auf den Geist einer Durga Puja ein. Für seine Festivitäten sind Mantras und das Chanten zwingender Bestandteil. Shantanu Bhattacharya ist ein Sänger der indischen Klassik und stammt aus Kolkata. Bhattacharya hat sich neben Gesangsstilen wie dem modernen Khayal oder dem Thumri der leichten indischen Klassik auf Aufnahmen von sogenannten Kirtans spezialisiert. Aus seiner CD Durga Kirtan, veröffentlicht in 2008 bei Isha Music, hören wir Jaya Jaya Durge Jaya Matara. O Divine Mother, come to me. I want to become one with you. O Divine Mother, let me hear the whisper of your gentle voice. O Divine Mother, let me see the love that reflects from your eyes. O Divine Mother, let me feel the joy that's deep within my heart. O Divine Mother, let me know how you protect and you guide me. Jay Jay Durga Jay Mata Ra. Nach unserem musikalischen Einstieg mit dem Stimmungsbild des Chantens von Jaya Jaya Durga Jaya Matara im südindischen Gesangsstil Kirtan wollen wir uns der nordindischen Raga-Form Durga zuwenden. Raga Durga ist ein Fünfton-Raga, Audav, ein pentatonischer Abend-Raga. Er wird zur späten Abendstunde gespielt. In der aufsteigenden wie absteigenden Skala dürfen von den 7 Hauptnoten nur 5 verwendet werden. Die 3. Stufe Ga und 7. Stufe Ni entfallen. Das entspricht in unserer westlichen Notenskala dem E und H. Alle anderen Hauptnoten werden als natürlich, Sudha, also weder erniedrigt noch erhöht gespielt. Die modale Form von Raga Durga findet sich bei keinem anderen Raga in der nordindischen Klassik, in der Hindustani-Musik wieder. Raga Durga wird im Klassifikationsschema der nordindischen Klassik dem Bilawal-Tat zugeordnet. Raga Bilawal, einer der 10 Hauptragas, gilt in seiner Natur als männlich. Alle abgeleiteten Ragas, dazu gehört auch Durga, gelten als weiblich, als Raginis. Die Herkunft von Raga Durga ist nicht eindeutig. Es wird bisweilen die Meinung vertreten, dass sich Raga Durga aus dem südindischen Ragam Sudha Savari ableitet. Das gleiche Notenmaterial von Raga Durga, allerdings mit anderen Grundstufen, finden wir auch im Ragamal Counts oder Bhopali. Die fünf Tonskalen sind weltweit in vielen Musiksystemen, wie auch in der griechischen Pentatonik, vertreten, sodass wir als Herkunft für Raga Durga nur den Großraum Südasiens gesichert eingrenzen können. Als der herausragende Vertreter auf der Bansuri, der indischen Bambusflöte, präsentiert uns nun Hariprasad Chaurasia Raga Durga aus der im Jahre 2006 bei Navras Records veröffentlichten CD Raga Cycle. Hariprasad Chaurasia spielt den Hauptteil Gat in einem neuner Beat Matatala. Alle heute vorgestellten Titel, wie auch die aus unseren früheren Sendungen, finden Sie in einer Playlist auf unserer Website. Thank you. Sich viele Mythen, als die Verkörperung der vereinigenden Kraft allen göttlichen Daseins, des Erschaffens, des Schutzes und der Zerstörung der Welt trifft man Durga, ganz typisch für den Hinduismus, in vielerlei Gestalt und Inkarnationen an. Über den Zeitraum von mehr als 1500 Jahren haben sich die Darstellungen stark gewandelt, in Wandskulpturen, Malereien und als Statuen, die jährlich für das Durga-Fest von spezialisierten Künstlern und Handwerkern fertiggestellt und in alle Welt exportiert werden. Heutzutage ist Durga in menschlicher Gestalt mit 8 und 10 Armen ausgestattet, die eine Vielzahl von Waffen zur Abwehr des Bösen in allen Richtungen tragen. Bogen und Pfeil repräsentieren die Kontrolle über die potenziellen und kinetischen Energien. Der Donnerkeil steht für Standfestigkeit. Das Schwert symbolisiert das Wissen, das die Schärfe dieser Waffe besitzt, frei von allem Zweifel im Glanze des Schwertes. Der Dreizack wendet die physische, mentale und spirituelle Not ab und verkörpert 3 Qualitäten: Sattva, die Inaktivität, Raja, die Aktivität, und Tamas, das Nicht-Aktive. Muschelschale und Lotusblüte, Pankaja, symbolisieren die Treue zu Gott in Form des Klangs, Aum, und den gesicherten Erfolg, der nie versiegen mag. Der Lotus steht auch für die kontinuierliche Weiterentwicklung der spirituellen Qualität zur Überwindung der weltlichen Gier und Begierde des Gläubigen, der selbst aus Dreck entstanden ist. Die armierte Ausstattung von Durga spiegelt gleichermaßen die Wortbedeutung im Sanskrit wider: ein Platz, der schwer einzunehmen ist. Durga ist also diejenige, die alles Leiden auslöscht, ihre Anhänger vor dem Bösen beschützt und sie vor aller Not befreit. Durga reitet auf einem Löwen, der die Kraft, den Willen und Entschlusskraft symbolisiert. Durga ist wie Shiva mit einem 3. Auge ausgestattet. Als 3-äugige Göttin Triambake repräsentiert sie mit dem linken Auge das Verlangen und den Mond, Aktivität und die Sonne mit dem rechten Auge. Das zentrale Auge steht für Wissen, für Feuer. Zur geschichtlichen Herkunft dieser mystischen Symbolik nach unserem nächsten Musikbeispiel. Der Platz der Gesangsbrüder Rajan und Satchan Mishra ist gleichfalls schwer einzunehmen wie namentlich der der Göttin Durga. Wenn Rajan und Satchan auch Meister des modernen Gesangsstils Kayal sind, entstammen sie einer 300 Jahre alten Familie, die bis heute in der Tradition der Benares Gharana steht. Von Rajan und Satchan Mishra hören wir im Chakalbandi im indischen Duett den Raga Durga aus der CD Evening Ragas, Volume 3. Sie wurde von Music Today im Jahre 2003 als Jewel Case wieder veröffentlicht. Yeah, Bye-bye.